Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu einer nicht ganz regulären OAD-Folge, nämlich mal wieder einer OAD-Rant-Folge. Um genau zu sein, der vierten. Und diese eigentliche Folge ist OAD 346. Das letzte Mal habe ich in der OAD Round 003 gerantet. Und das war die reguläre Folge 290. Ihr merkt also, ich lasse mir doch zwischen den Rant-Folgen einiges an Zeit. Warum das so ist? Nun, eigentlich mag ich nur auch nicht das Thema und rummeckern. Nun ja, kann man machen. Warum mache ich diese Folge? Es geht eigentlich um die Meckerer gegen Apple. Nicht nur gegen Apple. Doch, naja, eigentlich schon in diesem Fall. Es war ja die Keynote. Das wissen wir am 8. am Montag. Und ja, es wurde, nein, hört euch einfach meine Keynote-Nachhörer an von Dienstag, dann wisst ihr, was vorgestellt wurde. Also zum Beispiel dieser Musikstreaming-Dienst oder iOS 9 oder macOS X El Capitan oder noch so einiges mehr. Und ja, die Tech-Presse überschlägt sich ja geradezu in negativer Berichterstattung. Jetzt macht Apple alles nach und das ist der Untergang des Abendlandes und des Morgenlandes und vor allen Dingen der ganzen Technikwelt und so weiter. Na klar, also zum Beispiel mit dem ersten iPhone oder dem ersten iPad hat natürlich Apple irgendwie jedenfalls das geprägt, was wir heute als Tablet und als Smartphone kennen. Aber was mich irgendwie stört, ist dieser Gedanke, dass da jetzt jedes Jahr, am besten jede Minute, irgendetwas ganz Revolutionäres, Einzigartiges, voller Magic geladenes Gerät raus oder Service oder was auch immer rauskommen kann. Natürlich, im Prinzip Apple Music ist nicht so viel mehr als Spotify und iOS 9 und der Proactive Assistant oder wie auch immer das jetzt genau heißen sollte, ist auch nicht so viel mehr als Google Now und ja, in vielen Stellen gab's Dinge halt schon auch in anderen Systemen. Was dabei vergessen wird, finde ich, erstens ist, es wird natürlich zum Beispiel Apple Music in der Musik-App ist natürlich deutlich besser ins System integriert als eine extra App mit Spotify. Und was dabei immer noch vergessen wird, jedenfalls sehe ich da so, für mich kommt immer noch keine Firma, eventuell Microsoft mit Windows 10, das muss ich dann zeigen. Aber bis jetzt kommt keine Firma für mich daran, was Apple liefert. Software und Hardware aus einer Hand, alles perfekt aufeinander abgestimmt und ja, die Hardware ist nicht immer die beste, aber es läuft einfach. Und es läuft genauso, wie ich mir das wünsche und wie ich das möchte. Was will ich eigentlich sagen? Es könnte nicht immer Innovation kommen, das dürfte jedem klar sein. Und nur weil mal nicht extra was ganz Neues, Geiles kommt, nehme ich nicht an, dass das gleich der Untergang Apples sein würde. Und ich würde mir wünschen, dass die Tech-Journalie da draußen nicht gleich einfach mit dem Holzhammer auf Spatzen schlägt. Oder auf Elefanten, oder ist Apple doch eher der Löwe, wenn ich an die Bargeldreserven denke, ich weiß es nicht. Aber vielleicht doch eher genau etwas kritisiert. Und diese Folge soll sich explizit nicht gegen Leute richten, die genau etwas kritisieren aus einem bestimmten Grund, weil das kann ich auch und ich will hiermit auch nicht Apple verteidigen. Ich wollte einfach das sagen, was ich gesagt habe. Danke fürs Zuhören und ja, vielleicht kommt noch mal eine Rant-Folge